Storys machen klar, dass die Wahrheit anders aus. Japan hat den Krieg gewonnen, die Androideninvasion begonnen. Was ist das? Bilder längst verdrängt, Erinnerungen abgehängt. Selbst getäuscht lieg ich im Bett, find mein Durchschnittsleben nett. Doch ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Wahrheit liegt dahinter. Fand mich auf der schwarzen Liste, Terminierungspräferenz mit Leuten, die man nicht vermisste, trotz gelöschter Existenz. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was gemacht in meinen Alltags allerlei, jagt die Gedanken Polizei. Mich auf der Suche nach der Tür zu meinem inneren Gespür. Doch ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Wahrheit liegt dahinter. Die Wahrheit liegt dahinter. Die Wahrheit liegt dahinter. Damit ich mich mühe für den Schicksalsschritt durch die innere Tür. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was gemacht, wenn sich der Boden wegbewegt und mein Kopf aufs Pflaster schlägt, wenn sich die Wirklichkeit verschiebt und endlich die Sicht freigibt, sehe ich mein Selbstverständnis, gemacht von fremdartiger Erkenntnis, und dieser